entlang der Avenue, dem Unbekannten vis-à-vis, und sagte jedem dort Bonjour, ob er oder sie. Und jeder das, was doch nur du hörtest diesem Unfug zu. Es hatte ja nur einen Sinn, dich zu gewinnen. Am Champs-Élysées. Mittagszeit und Mitternacht, man findet alles en passé am Champs-Élysées. Du sprachst von einem Rendezvous mit Leuten, die verrückt wie du und Musik machen nun einen Weg von früh bis spät. Begleitet dich an jenen Ort, wir sangen und wir tanzen dort, vergaßen bei all dieser Kunst zu küssen uns am Champs-Élysées. Mittagszeit und Mitternacht, man findet alles en passé am Champs-Élysées. Am Abend gestern, Fremde noch, gehen wir die Avenue nun hoch. Verblüfft, was Liebe hat entfacht in dieser Nacht. Vom Place Concorde bis hoch zum Tor, ein Orchester mit dem Akkord der frühen Vögel singt nun hier von Liebe mir. Am Champs-Élysées, am Champs-Élysées. Ob Regen fällt, ob Sonne lacht, zur Mittagszeit und Mitternacht, man findet alles en passé am Champs-Élysées. Am Champs-Élysées, ob Regen fällt, ob Sonne lacht, zur Mittagszeit und Mitternacht, man findet alles en passé am Champs-Élysées. Am Champs-Élysées, am Champs-Élysées, ob Regen fällt, ob Sonne lacht, zur Mittagszeit und Mitternacht, man findet alles en passé am Champs-Élysées.